Hallo, hallo, schönen guten Nachmittag. Heute Abend werde ich ganz kurz etwas zu uns erzählen und zu unserer Arbeit, weil einige von euch kennen mich ja nicht, wer wir wirklich sind, was wir wirklich machen und was wir in Brasilien tun und so weiter und so fort. Aber jetzt machen wir weiter und ich habe euch versprochen, ich werde mein Bestes tun, um noch bevor wir hier aufhören, über das Gebet im Neuen Bund zu lernen. Und ich werde das heute am Abend machen. Also wir werden heute Abend damit abschließen, wie wir wirklich im Neuen Bund beten. Intensiv werde ich nicht Zeit haben, darauf einzugehen, aber wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. 2016 war es, im Oktober, von diesen Erlebnissen, wo ich euch erzählt habe, wo ich mit der Debbie auf Hochzeitsreise war, Hochzeitstagfeiernreise, glaube ich, gell? So auf der Art, ja. Also ich arbeite, ich predige eigentlich nie in Deutsch, ich predige auf Portugiesisch und auf Englisch. Deutsch so gut, also ganz, ganz wenig. Ich muss wieder reinkommen in die deutsche Sprache. Wir schauen, dass wir jedes Jahr, wir arbeiten sehr hart, sehr viel, oft ununterbrochen, ohne Urlaub, sehr, sehr lange Zeiten. Aber eins haben wir eigentlich immer gemacht in 33 Jahren, ist, dass wir uns für unseren Hochzeitstag ein Wochenende nehmen und an diesem Wochenende irgendwohin wegfahren. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Und da waren wir eben auch auf dieser Kreuzfahrt. Und eine dieser Nächte hat der Herr mich wach geweckt mitten in der Nacht. Und der Herr hat eine Aussage zu mir gesagt, die so klar war und so hörbar war. Also die Stimme Gottes war für mich so, so hörbar und so klar. Und aus dem heraus ist auch das Buch geboren, Leben ohne Begrenzungen. Und in dieser Nacht sagte der Herr Folgendes zu mir: Reinhard, ich lege keine Begrenzungen auf das Leben meiner Kinder. Sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben in ihrem eigenen Herzen. Und es war klar, die Stimme Gottes war klar, die war für mich hörbar. Und ich habe begonnen, über diese Aussage kurz nachzusinnen. Ich lege keine Begrenzungen auf das Leben meiner Kinder. Und ich habe plötzlich gedacht, was wäre, wenn jeder Christ ohne Begrenzungen leben würde? Stell dir mal vor, wir hätten die Welt längst mit dem Evangelium erreicht. Wir könnten überall, wo wir wollen, Gemeinde gründen, unabhängig, ob wir Geld haben oder nicht. Was wäre, wenn jeder Christ ohne irgendwelche finanzielle Begrenzungen zum Leben leben würde? Ich habe plötzlich gedacht, wie ein enger Freund von mir gesessen ist, auf der Couch mir gegenüber, kurz zuvor. Und sie mir gesagt hat: Reinhard, ich habe über 100 Menschen, die ich jederzeit ausschicken kann, irgendwohin in der Welt, um eine Gemeinde zu gründen. Sie gehen überall hin. Aber die Finanzen haben wir nicht dazu. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Wir haben 100 junge Menschen, die sagen, ich bin bereit, in jedes Land der Welt zu gehen, auch in Länder, wo Christen verfolgt werden. Ich bin bereit, das Evangelium zu predigen, aber niemand hat Finanzen, um die auszuschicken. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Das kann nicht das Herz Gottes sein. Und in dieser Nacht hat in mir ein Traum zu leben beginnen, ein Leben ohne Begrenzungen zu führen. Ich habe mich entschieden, ich werde Begrenzungen und Einschränkungen und Beschränkungen nicht mehr akzeptieren. Egal auf welche Art. Ich werde sie nicht mehr akzeptieren. Aber als ich begonnen habe, in dieser Nacht darüber nachzudenken und mir wirklich das so mich zu befassen, dachte ich mir: Ich kenne zwar die Stimme Gottes, ich weiß, wie es sich anhört, wenn Gott spricht. Und ich weiß, das ist Gott, aber das kann doch nicht Gott sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich könnte es wahrscheinlich schwer nachvollziehen. So, ich weiß, das ist jetzt Gott, aber die Aussage ist so extrem, dass das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe gesagt: Herr, ich will dir nicht zweifeln, aber das musst du mir anhand der Bibel beweisen. Denn Erfahrungen können wir viele haben und erzählen. Und ich habe gesagt: Herr, das musst du mir vom Wort Gottes her beweisen. Und der Herr hat so richtig, ich habe gespürt, nicht gesehen, ich habe gespürt, so ein Lächeln vom Herrn und er hat gesagt, das ist ganz leicht. Markus 9, Vers 23. Und diesen Bibelvers kannte ich, weil er einer meiner Lieblingsverse ist. Und hier steht Folgendes in diesem Vers. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, wenn alles möglich ist, gibt es noch irgendwelche Einschränkungen? Und ich habe gesagt, you win, I lose. Okay, du hast recht, lehre mich. Hör zu. Ich lege keine Einschränkungen auf das Leben meiner Kinder. Sie schränken sich selbst ein durch den Unglauben ihres eigenen Herzens. Und hier ist die Geschichte, der Zusammenhang von dieser Geschichte. Jesus ist oben am Berg der Verklärung. Und während Jesus am Berg der Verklärung ist, ist unten im Tal die Jünger und ein Mann bringt den jungen Mann zu Jesus, zu den Jüngern und sagte, bitte helft meinem Jungen, denn der wird vom Dämon ins Feuer geschmissen, ins Wasser geschmissen, die versuchen ihn umzubringen. Und die Jünger konnten diesen Dämon nicht austreiben. Und Jesus kommt dann hin in dieses Tumult, sieht dieses Tumult und der Mann macht eine interessante Aussage. Bitte geh auf Vers 22. In Vers 22 sagt der Mann zu Jesus Folgendes. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Wenn ich Jesus gewesen wäre, wisst ihr, was ich darauf geantwortet hätte? Entschuldigung. Wenn du etwas kannst, weißt du nicht, mit wem du hier redest? Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Schöpfer des Universums. Ich bin der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wie wagst du es, die Aussage zu tätigen, wenn du etwas kannst? Natürlich kann ich. Aber Jesus hat nicht so reagiert. Jesus hat den, wie sagt man auf Deutsch, auf Englisch weiß ich's und auf Portugiesisch auch. Auf Englisch sagt man, Ele coloca no batata quente no mal dele. Auf Englisch sagt man, auf Portugiesisch, auf Englisch sagt man, he put the ball back in his court. Er hat den Ball zurückgeschossen. Sagt man es auf Deutsch auch so? Okay. Jesus hat den Ball zurückgeschossen. Schau mal, was auf die Portugiesen, die Brasilianer sagen, er hat den heißen Kartoffel zurück in die Hand des anderen gelegt. Schau mal, der Mann sagt, wenn du etwas kannst, und anstatt Jesus zu sagen, logisch kann ich bin der Sohn Gottes, sagt Jesus, die Frage ist nicht, was ich kann, die Frage ist, ob du glauben kannst. Das ist die Frage. Schau auf die Antwort Jesu im nächsten Vers, bitte wieder Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, wenn du nur glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Hör zu, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes gibt es keine Einschränkungen mehr im Leben eines Kindes Gottes. Die gibt es nicht mehr. Das Einzige, was uns einschränkt, ist der Unglaube unseres eigenen Herzens. Darum müssen wir diesen Unglauben im eigenen Herzen bekämpfen. Ich wünschte, ich hätte Zeit, über das Fasten im neuen Bund zu lehren, aber darum haben wir eben auch nicht Zeit. Aber was wir verstehen müssen, Fasten Christ im neuen Bund, absolut. Ich liebe es zu fasten, ich faste gerne und viel und mir macht das irrsinnig Spaß. Meine Frau, leider Gottes, sagt zu mir, du bist eigentlich süchtig nach Fasten. Aber okay, lieber süchtig nach Fasten als süchtig nach Fressen, aber okay. Bin ich zwar nicht, aber gibt es im Neuen Bund ein Fasten? Ja. Aber wisst ihr, alles, was im Neuen Bund geschieht, ist eine Reaktion auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und das müssen wir verstehen. Bitte drück dir diesen Satz tief hinein. Ganz tief hinein in dein Herz. Alles, was wir im neuen Bund tun, ist nichts anderes als eine Reaktion auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Gebet ist nicht, ich bete, Gott reagiert auf mich, sondern Gebet ist, mein Gebet ist eine Reaktion auf das, was bereits vor 2000 Jahren vollbracht wurde. Und im Fasten faste ich nicht, um Gott überzeugen, etwas zu tun. Gott braucht mein Fasten nicht. Fasten hat mit mir zu tun, nicht mit Gott zu tun. Ich glaube, ich schreibe zwei oder drei Kapitel in meinem Buch Leben ohne Beschränkungen über das Fasten im Neuen Bund. Aber hier sehen wir, dass Jesus ganz klipp und klar sagt, die Begrenzungen, die es gibt, die haben mit deinem Unglauben zu tun. Denn wenn alles möglich ist dem, der da glaubt, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich in meinem Leben eine Einschränkung vorfinde, wenn ich in meinem Leben eine Unmöglichkeit vorfinde, was haben wir gemacht? Wir haben solche herrliche, in Anführungszeichen, Theologien entwickelt, ja, es ist halt nicht der Wille Gottes. Der Herr hat ihn genommen. Oder, noch eine Aussage im Lied, Michael will immer Beweise, welche Lieder wir vermischen. Er hält unser Schicksal in seiner Hand, hält er nicht. Gott hält das Schicksal deines Lebens nicht in seiner Hand. Durch den neuen Bund hat er alles getan, was getan werden musste. Jetzt bist du verantwortlich, wie du reagierst auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wir können Gott keine Schuld in die Schuhe schieben, wenn wir unser Leben nicht dementsprechend leben. Und das ist etwas Typisches, was wir machen. Ja, Herr, eine einzige Aussage aus der Bibel nehmen wir heraus. Dein Wille geschehe. Und bauen Dinge darauf auf, die theologisch völlig falsch sind. Das Werk des Kreuzes ist vollbracht. Gott hat keine Verantwortung mehr, wenn in unserem Leben Mist geschieht. Denn er hat getan, was getan werden muss. Wir haben die Verantwortung für unser Leben. Wir haben die Kraft zu entscheiden. Wir können wählen, wie wir reagieren auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und wenn wir in unserem Leben Einschränkungen erleben, können wir Gott die Schuld nicht geben, denn Gott hat die Einschränkungen durch das vollbrachte Werk des Kreuzes von uns genommen. Er hat uns in Christus hineingegeben und einen ewigen Bund geschaffen. Und wenn wir gemäß dem Leben und im Glauben leben, dann wird es diese Einschränkungen nicht mehr geben. Alles ist möglich, dem, dem der glaubt. So, meine Frage heute Abend ist eine, heute Nachmittag ist eine einfache Frage. Es ist vollbracht, ist eine der Lieblingsaussagen von mir im ganzen, in der ganzen Bibel, das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und hier ist meine Frage. Ist es tatsächlich vollbracht? Das ist eine Frage, die ich heute euch bewusst stellen möchte. Und die Frage betrifft nicht das Werk des Kreuzes, denn das Werk des Kreuzes ist absolut, da ist es vollbracht. Meine Frage ist, in deinem Leben ist es tatsächlich vollbracht? Wenn du dein Leben anschaust, wenn du schaust, was sich in deinem Leben abspielt, wenn du dein Leben ehrlich analysierst und ganz ehrlich mal schaust, wie lebe ich mein Leben? Ist dein Leben ein Ausdruck des vollbrachten Werks des Kreuzes? Kannst du sagen, also wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, tatsächlich, es ist vollbracht. Ich lebe im vollendeten Werk des Kreuzes. Gibt es in deinem Leben Frustration, Depression, Niederlagen, was weiß ich, was alles für Wirbel und drunter und drüber? Wenn es das ist, dann musst du ehrlich auf dein Leben schauen und musst du sagen, wenn ich ehrlich bin, es ist nicht vollbracht. Es ist zwar vollbracht vom Werk des Kreuzes her, aber die Frage darauf, ob es in meinem Leben vollbracht ist, die muss ich beantworten, es ist nicht. Ich lebe nicht so, als ob es tatsächlich vollbracht wäre. Und diese Frage, die müssen wir uns immer wieder stellen. Wir müssen uns ständig diese Frage stellen. Lebe ich ein Leben, das das vollbrachte Werk des Kreuzes tatsächlich darstellt und tatsächlich repräsentiert? Und eines der Probleme, die wir haben, warum wir dieses Leben ohne Beschränkungen, ohne Einschränkungen nicht erleben, warum wir das vollbrachte Werk des Kreuzes nicht als Praxis und Realität in unserem Leben erleben. Eine dieser Probleme ist folgende, dass wir es in unserem Herzen und in unserem Denken nicht geschafft haben, die Gedanken zu erneuern, unser Herz zu verändern und diesen Schritt zu machen, dahin, dass wir nicht mehr in dem leben, dass wir immer darauf warten, was Gott tut, sondern dass wir in dem leben, was Gott bereits getan hat. Hör zu. Deine Zukunft, die liegt nicht vor dir, deine Zukunft, die liegt hinter dir. Noch einmal. Deine Zukunft, die liegt nicht vor dir, deine Zukunft, die liegt hinter dir. Wisst ihr, Leute von Hollywood, die haben Dinge erkannt im geistigen Bereich, die viele Christen bis heute nicht gekannt haben. Da hat es einmal einen Film gegeben, ich schaue keine Filme mehr heute, weil ich sie nicht mehr mag, aber vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich noch Filme geschaut, da gab es einen Film, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Aber den habe ich mit meiner Frau einmal geschaut, vor bestimmt schon ein paar Jahrzehnten. Auf Englisch hieß er Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Wenn ich heute daran denke, dann muss ich mir danken, dieser, wer immer diesen Film geschrieben, regisiert hat, dieser Hollywood, dieser Produzent, der muss einen Holy Spirit Flash gehabt haben und das vollbrachte Werk des Kreuzes erkannt haben, als er diesen Film produziert hat. Und was wir als Christen heute machen müssen, ist, wir müssen zurück zur Zukunft. Moment mal. Ich bin hier 2019, die Zukunft ist vor mir 2025 und ich sage, ich muss zurück zur Zukunft. Absolut. Denn deine Zukunft ist nicht von 2019 nach vorne, deine Zukunft ist, es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30. Da ist deine wirkliche Zukunft. Deine Zukunft hat längst begonnen. Aber was wir tun, wir schieben alles nach vorne in die Zukunft. Und so warten wir ständig darauf, dass Gott in der Zukunft irgendwann mal was tut. Jetzt kommt endlich die Zeit. Nein, die Zeit hat begonnen vor 2000 Jahren. Während ich mein Buch geschrieben habe, und eigentlich schreibe ich ja meine Bücher nicht, ich schreibe ja meine Frau. Wusste gar nicht, wie gut meine Frau Bücher schreiben kann. Ha? Wir machen das immer so, ich bereite alles vor, die ganzen Manuskripte, die Unterlagen, alles picke fein auf meinem Computer und ich schreibe halt so und sie schreibt so, schaut mich an und schreibt mit 10 Fingern, dass nur so fliegt. Und wir haben das uns so entschieden, wir nehmen uns eine Woche Zeit und wenn alles komplett fertig ist, das Manuskript, Wochen, Monate lang daran gearbeitet haben, dann ziehen wir uns an einen ruhigen Ort zurück und dann arbeiten wir etwa 8 Stunden am Tag, eine Woche lang und sie tippt. Sie tippt nur das Buch, das ich diktiere. Aber während ich dieses Buch geschrieben, wir dieses Buch geschrieben haben, Leben ohne Begrenzungen, da bekam ich eine Message von einer lieben Freundin von mir, deren Verwandter an Krebs erkrankt war. Und die sagte mir, Reinhard, bet für diesen Verwandten. Und dann sagte mir Folgendes. Weißt du, Reinhard, ich höre nicht auf zu glauben, dass Jesus ihn heilen wird. Und ich sagte zu meiner Frau, du liebe Zeit, sie hat das Todesurteil über ihn gesprochen. Der stirbt, 100%. Absolut. Mit dieser Einstellung, 100%. Warum? Ich höre nicht auf zu glauben, dass Jesus ihn heilen wird. Jesus heilt ein Kind Gottes nicht. Ein Kind Gottes erlebt deswegen körperliche Heilung, weil es die Heilung im Glauben annimmt, die vor 2000 Jahren, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, geschehen ist. Hör zu, ganz ehrlich. Ich rede deswegen nicht gern über dieses Thema, weil ich niemand verletzen will. Und ich habe Mitleid mit Leuten, die leiden. Mein eigener Sohn hat 7,5 Jahre gelitten. Die Ärzte haben gesagt, der wird nie mehr gesund werden. Nie mehr gesund werden. Es gibt keine Möglichkeit, dass unser Sohn gesund wird. Und ich werde nie die Nacht vergessen. Am 4. April 1998. Wie mitten in der Nacht das vollbrachte Werk des Kreuzes im Leben meines Sohnes wirksam werde. Wirksam wurde. Ich habe Mitgefühl mit Menschen, die leiden. Ich habe Mitleid. Ich verstehe das. Aber ich kann nicht aufgrund von falschen Dingen nicht die Wahrheit lehren, um niemanden zu verletzen. Und ich will niemanden verletzen. Ich bin der Letzte, der das tut. Ich bin der Erste, der den eigenen Unglauben im eigenen Herzen konfrontiert. Aber hör zu. Hier ist das Problem. Wir warten, dass in der Zukunft Gott etwas tut, das Gott vor 2000 Jahren getan hat, anstatt zu verstehen, was wir müssen ist, wir müssen zurück in die Zukunft. Wir müssen das vollbrachte Werk des Kreuzes im Glauben in unserem Herzen realisieren. Jetzt mache ich euch das ein bisschen einfacher, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Ganz ehrlich. Wie reagierst du, wenn der Arzt dir eine Krankheitsdiagnose gibt als Christ? will von euch die Antwort nicht. Aber ich sage euch, wie der normale Christ reagiert. Der Doktor hat mir gerade die Diagnose gegeben. Jetzt muss ich beten und ich werde dem Herrn vertrauen, dass der Herr das Wunder tut. Korrekt? Jetzt bitten wir alle unsere Freunde, für mich zu beten, dass Gott mich heilt. Korrekt? Korrekt. Hört zu. Wenn Krankheit meinen Körper attackiert, und das ist geschehen, während ich dieses Buch geschrieben habe. Wir waren auf einem Ort, wir haben uns zurückgezogen, wir waren nur Debbie und ich weg. Und ich wachte in der Früh auf und mein Knie war ohne irgendeinen Grund, mein Knie war geschwollen, konnte es kaum bewegen, war unter horrenden Schmerzen. Ich schrieb gerade über dieses Thema, worüber ich jetzt rede, schrieb ich, während mein Knie in Schmerzen war und konnte ich nicht mehr bewegen, es war furchtbar. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe genau das gemacht, was ich euch jetzt hier predige. 3 Tage hat sich nichts geändert. Bin ich so in unserem das Haus, das wir zur Verfügung gestellt haben, gewesen. Er ist der Herr, der mich geheilt hat. Er ist mein Jehova Rapha. Er ist Jehova Rapha. Jehova Rapha, ich bin geheilt. Ich bin in seinen Wunden absolut heil. Herr, danke. Oh, Herr, danke. Herr, danke. Ich bin in deinen Wunden heil. Wenn Krankheit meinen Körper attackiert, sehe ich mich nicht als Kranken, der vom Herrn Heilung braucht. Ich sehe mich als geheilt in den Striemen Jesu Christi, der die Krankheit zurückweist, weil die Krankheit ein Eindringling ist im Körper, in dem sie nicht eindringen darf. Darf ich das noch einmal sagen? Wenn Krankheit meinen Körper angreift, sehe ich mich nicht als Kranker, der Heilung erlangen will. Ich sehe mich als geheilt in seinen Striemen, der Krankheit nicht akzeptiert, weil Gott das schon bereits vor 2000 Jahren erledigt hat. Vor einigen Jahren hatte meine Frau einen Traum, dass ich stirb. Den Traum hatte sie nicht, weil es ein prophetischer oder göttlicher Traum war. Der Traum kam daher, so denke ich mal, vielleicht ist sie nicht meiner Meinung. Der Traum kam daher, weil sie sich zu viel Sorgen gemacht hat um mich. Ich hatte nämlich ein Problem mit meiner Lunge und wir machten eine Reise kreuz und quer durch Amerika, wo wir lebten. Die wollte sich schon, eigentlich hatte sie sich immer gewünscht, ihr Leben lang. Und sie hat sich entschieden, mit 50 Jahren auf die Uni zu gehen und hat den Uni-Abschluss gemacht. Und zum Uni-Abschluss habe ich sie überrascht mit einer 22-tagigen Reise kreuz und quer durch Amerika, 21 Staaten, ich weiß nicht, 15.000 Kilometer. So einfach nur das Auto, sie und ich, vollgepackt und ab die Post. Und ich hatte Probleme mit meiner Lunge und ich konnte die wochenlang keine Nacht schlafen. Ich wollte sie nicht stören in der Nacht, also bin ich die ganze Nacht über im Bad des Hotels immer gesessen, mit Polster über dem Kopf. Und sie hat zu mir gesagt, geh zum Arzt. Und ich habe gesagt, sage ich nicht, was ich gesagt habe. Dann waren wir gegenüber einem Hotel, direkt gegenüber von einem sehr berühmten Krankenhaus in Amerika. Und sie sagt, vor unserer Haustür ist eines der renommiertesten Krankenhäuser in Amerika, geh doch da hinein. Ich habe gesagt, nein, meine arme Frau. So arm ist sie auch wieder nicht. Sie hat gestern viel Geld bekommen von mir. Auf jeden Fall, wir kamen von der Reise irgendwann nach Hause. Wir saßen unten im Keller unseres, wo wir gewohnt haben, in Amerika. Gerd war ja dort, reinigen das auf. Wir saßen da unten und plötzlich war aus. Meine Frau schnappte mich. Ich sag, was machst du mir? Sie sagt, ich führe dich ins Krankenhaus. Ich sag, nichts mehr. Sie schmiss mich in das Auto und sie fuhr bei der 30er-Beschränkung mit 130 durch die Stadt. Und meine Frau hält jedes Straßengesetz minutiös ein. Da ist sie, wenn man aus Straßengesetz Gerechtigkeit in den Himmel kommen würde, käme sie sich in den Himmel. Absolut. Die fuhr durch unsere kleine Stadt, wo wir lebten, mit 130 verrückt, alles ignoriert und rein ins Krankenhaus und wir kommen bei der Tür rein und da war eine Krankenschwester und die sagten, ja, was ist da los? Und du musst in Amerika zuerst immer ausfüllen, weil da geht es zuerst ums Geld und dann um deine Gesundheit. Und meine Frau sagte, mein Mann kriegt keine Luft. Und die hat einen Patienten mitten im Rollstuhl, mit im Gang stehen gelassen, hat mich geschnappt und rein. Am Ende dieser Aussage war Folgendes. Zuerst haben sie mit etwas diagnostiziert, was völlig verrückt war. Von einer kaputten Lunge und so weiter und so fort. Aber am Ende haben sie mir eine Spezialklinik geschickt und ich werde nie vergessen, wie ich rausgehe und wie der Arzt zu mir sagt, Herr Hirtler, Sie haben Asthma und Asthma ist unheilbar. Ich bin raus dort bei der Tür und ich habe etwa eine halbe Stunde zu Fuß zu gehen gehabt. Ich habe eine halbe Stunde gesagt, das akzeptiere ich nicht. Unheilbar ist kein Wort, das in meinem Vokabular stattfindet. Ich bin in seinen Wunden geheilt. Und die nächsten halbe Stunde, der Weg nach Hause, musste ich Folgendes tun. Ich musste in meinem Gedanken und meinem Herz den Kampf gewinnen, will ich jetzt geheilt werden oder glaube ich, dass vor 2000 Jahren meine Zukunft tatsächlich bereits beschlossen war. Und das war ein Kampf. 20 Minuten habe ich gesagt. Diese Worte weise ich zurück. Hör zu. Sind Ärzte gut? Gott sei Dank, die haben schon vielen Menschen das Leben gerettet. Ich will nicht, dass irgendjemand was hört, was ich nicht sage. Der Arzt und der Doktor, die bekämpfen das gleiche Problem, nämlich die Krankheit. Der Arzt und Gott. Krankheit ist niemals ein Segen Gottes, niemals der Plan Gottes, niemals das, was Gott für seine Kinder will. Sonst wäre Jesus nicht am Kreuz dafür gestorben. Aber ein großes Problem, das wir haben, ist, dass wir die Dinge in die Zukunft verschieben, die nicht in die Zukunft gehören. Und unser ungläubiges Herz ist so schwer hat, zu erfassen, dass der neue Bund wirkt und komplett ist. Und ich werde nie vergessen, als ich zu Hause war und der Herr gesagt hat, Reinhard, du musst aufhören, Dinge zu bitten, die geschehen sind und du musst aufstehen und alles abweisen, was nicht Teil und zurückweisen, was nicht Teil des neuen Bundes ist. Und ich habe gesagt, Herr, erklär mir das. Und der Herr hat gesagt, ist Krankheit Teil des neuen Bundes? Ich habe gesagt, nein, dann weise es zurück. Wir versuchen, Gott zu überzeugen, uns zu heilen, anstatt aufzusehen und sagen, Moment einmal, ich bin in Christus, das ist nicht Teil des neuen Bundes, akzeptiere ich nicht. Der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, ist Armut Teil des neuen Bundes? Ich habe gesagt, nein, dann akzeptiere es nie mehr in deinem Leben. Ist Niederlage Teil des neuen Bundes? Ich habe gesagt, nein. Der Herr hat gesagt, weise jede Niederlage zurück. Und weißt du, es muss sich in uns etwas erheben, so eine Art heiliger Zorn, so eine Art, wir leben so viele Einschränkungen, die wir nicht erleben bräuchten, weil unser Herz so verkorkst ist. Die Bibel sagt, ein verkrümmtes Herz sieht nichts Gutes. Und wenn unser Herz so verkorkst und verkrümmt ist und so religiös ist und so vermischt ist mit altem neuen Bund, dann sehen wir die guten Dinge gar nicht, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn du mit Krankheit kämpfst, deine Einstellung muss die sein. Erstens, ich lehne das ab. Das ist nicht Teil von dem, was im neuen Bund ist. Du bist ein Eindringling, du bist nicht Teil von mir. Zweitens, du musst dein Herz überzeugen. Du musst dein Herz überzeugen, in seinen Wunden bin ich geheilt. Das ist vollbracht, das ist geschehen. Es hilft dir nichts, wenn du das herunterplapperst jeden Tag mit deinem Kopf und mit deinem Mund, wenn es dein Herz nicht erfasst hast. Das habe ich euch doch in der ersten Session heute Vormittag klipp und klar erklärt. Aber niemand will sich die Mühe machen, das Herz zu überzeugen. Niemand will sich, wie Hebräer 4 sagt, die Mühe machen, sich anzustrengen, um die Ruhe einzugeben. Und hier ist die Sache, die mich oft, wo ich oft sage, wenn ich Leuten sage, streng dich an, um in die Ruhe einzugehen, nimm dir doch diese Zeit und die Energie zu meditieren, zu meditieren, zu meditieren, zu dekorieren, um dein Herz zu überzeugen, dann sagen die Leute zu mir, Reinhard, das ist mir zu anstrengend, das ist nicht die Gnade. Aber Aber das Leben, das Sie leben, ist viel anstrengender. Sie leben schon 30 Jahre anstrengendes Christenleben und wollen sich nicht 3 Monate anstrengen, um ihr Herz zu überzeugen, um dann in die Ruhe einzugehen und den Rest des Lebens in der Ruhe zu leben. Absurd. Und ich sage ihnen dann, ich kenne dein Leben ja, du lebst schon 30 Jahre angestrengt und jetzt willst du nicht 3 Monate Anstrengung auf dich zu nehmen, um dein Herz zu überzeugen und in die Ruhe einzugehen. Strengt euch an, sagt Paul, sagt der Schreiber der Hebräer. Und die Anstrengung ist nichts anderes, als unser Herz zu überzeugen. Schau her, wenn du ein Auto hast, wo der Starter kaputt ist, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst das Auto nehmen und du sagen, okay, der Starter ist halt kaputt, also ich schiebe mein Auto jeden Tag. So leben die meisten Christen. Wir schieben das Auto so gemütlich durch die Stadt. Wenn es bergauf geht, wenn es bergab geht, oh, es ist schön, heute ist ein schöner Tag. Und dann leben wir dieses Christenleben. Schön, nicht schön, rauf, runter. Geht's bergab, sind die Umstände perfekt, oh, das Leben ist ja wunderbar, der Herr ist gut. Geht's bergauf, oh, das Leben ist so furchtbar, der Herr ist so kompliziert. Und so leben sie, ihr Auto schiebend, den Rest ihres Lebens, bis Jesus wiederkommt. Es gibt eine 2. Möglichkeit. Du sagst, ich streng mich an, alles was ich habe, und ich schieb das Auto an mit aller Kraft und aller Schnelligkeit, und dann springe ich rein, leg's in den 3. Gang und lass es anspringen, und dann fahre ich. Mir ist die 2. Anstrengung lieber als die 1., weil die 1. endet nie. Und wenn das Auto mal gestartet ist, dann fahrst du ganz ruhig dahin. Und das ist für mich das Bild, in die Ruhe einzugehen. Wir müssen unser Herz davon überzeugen. Weise alles ab, ganz frech und kühn und keck, was nicht Teil des neuen Bundes ist. Steh auf, erhebe dich und sag, oder wie meine Mutter meiner Frau gelernt hat, ganz am Anfang, als wir verheiratet haben, da hat meine Frau bei meiner Mutter gewohnt ein halbes Jahr, und auf der Uni Deutsch studiert hat in Graz, und da kam sie nach Hause in das Wochenende und hat die Debbie zu mir gesagt, Liebling, deine Mama hat mir diese Woche etwas ganz Wichtiges beigebracht. Und ich dachte mir, was denn? Mein Lieblingsessen kochen? Das hat sie auch gemacht. Säge dir da Gulasch mit Semmelknödeln? Oder gut Speichel? Hat meine Frau gesagt, weißt du, deine Mama hat mir gesagt, manchmal muss die Frau sagen, nein. Und weißt du, das soll jede Frau eigentlich tun, aber nicht mit dem Ehemann, sondern mit dem Teufel, mit den Umständen. Und wir brauchen im Leben als Christ im neuen Bund, da ist es wichtig, dass wir selbst diese Einstellung haben. Moment, das ist nicht, wofür Christus gestorben ist. Das nehme ich jetzt nicht mehr an. Denn viele Dinge, die würden wir gar nicht erleben, wenn wir uns einfach erheben würden und sagen, Game over. No more. Aus und vorbei. Aber anstattdessen blicken wir ständig in die Zukunft. Schau, ich zeige euch, wie das so klar im Wort Gottes geschrieben ist. Jesaja 53, Vers 5. Kennt eigentlich jeder Christ. Doch er wurde um unsere Übertretungen, Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der Prophet Jesaja, nicht ganz 2000 Jahre bevor Jesus auf diese Erde kam und lebte, stand dieser Prophet Jesaja hier. Okay? Etwas weniger als 2000 Jahre steht der Prophet, und der Prophet blickt in die Zukunft. Während er in die Zukunft blickt, sagt er Folgendes. Er blickt auf die Kreuzigung Jesu Christi, denn das ganze 53. Kapitel geht um die Kreuzigung Jesu Christi. Vorausblickend sagt er, was geschehen wird. Und dann kommt dieser Tag, wo ähnlich dieser Jesus Christus, von dem der Prophet über 1000 Jahre in die Zukunft geweissagt hat, da kommt dieser Jesus, und dann kommt er in Matthäus Kapitel 8, und da geschieht etwas ganz Interessantes. Matthäus Kapitel 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte wie viele Kranke. Jetzt habe ich eine Frage an alle theologisch cleveren Leute in diesem Raum. Warum hat Jesus hier in diesem Vers, in diesem Zusammenhang, warum hat Jesus alle Kranken geheilt? Wer kann mir die Frage beantworten? Heb deine Hand. Und ich komme mit dem Mikrofon zu mir. Was sagst du? Na, warum? Warum? Was war der Grund? Was war sein Motiv? Warum? Da Michael hat zuerst aufgezeigt. Ja, es war doch Kreuz und Auferstehung. Er hat das schon auf Grundlage des Kreuzes und der Auferstehung des Neuen Bundes getan. Er hat es, okay, aber warum speziell? Warum hat er hier, Sonny, zuerst er und ich, warum hat er hier in diesem speziellen, warum hat er alle geheilt hier? Ja, speziell weiß ich nicht, ich weiß nur, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Okay, in diesem speziellen Vers, in diesem Kontext, warum hat Jesus hier alle geheilt? Darf ich da ein bisschen vorbei, bitte? Ich denke aus Liebe. Sehr gute Antwort. Hör zu. Damit diese Schriftstelle erfüllt würde in Jesaja. Du bist eine gescheite Frau. Schau Vers 17. Er heilte alle Kranken, damit was? Warum hat er in diesem Kontext jede einzelne Person geheilt? Damit was? Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das heißt, der Jesaja ist hier, schaut voraus und sagt, es kommt einer, der nimmt die Gebrechen weg. Dann kommt derjenige und der sagt, der, von dem der Prophet redet, bin ich. Und ich beweise euch, dass ich der bin. Ich mache jetzt alle gesund, damit sich das erfüllt, was er gesagt hat. Aber wo sind wir? 1600 Jahre zur Zeit Jesus, wir sind in 2019. Wo stehen wir hier? Brauchen wir jetzt noch diesen Jesus, der alle heilt? Schau mal, was der Apostel Petrus wiederum über dieselbe Schriftstelle sagt. Im 1. Petrus 2, Vers 24. 1. Petrus 2, Vers 24. Da schreibt der Petrus, greift wieder die gleiche Schriftstelle auf. 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leibe getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Und was? Durch seine Wunden werden wir geheilt, wenn wir Gott davon überzeugen können, uns doch ähnlich zu heilen. Durch seine Wunden werden wir Heilung, wenn wir genügend Fürbitter haben, die für uns beten. Durch seine Wunden werden wir uns geheilt, wenn wir lange genug fasten, um ähnlich Gott zu überzeugen, dass er mich liebt und mich gesund haben will. Nicht? Der Prophet schaut noch vor. Jesus kommt und erfüllt. Und Petrus sagt, es ist schon passiert. Es ist schon passiert, ein Gott-Fakt. Danke, Rudi. Es ist schon passiert. Mit anderen Worten, Petrus blickt zurück und wir schauen immer noch nach vor. Wir geben ständig die Dinge in die Zukunft, die bereits geschehen sind. Freunde, es ist vollbracht. Das Werk des Kreuzes ist absolut, das Werk des Kreuzes ist genug, am Werk des Kreuzes dürfen wir nichts rütteln, wir müssen aufhören, die Dinge in die Zukunft zu geben. Und ich habe dir ja gesagt, wenn die Krankheit an meinem Körper klopft, dann habe ich mich entschlossen, ich bin nicht derjenige, der in die Zukunft schaut und ein Wunder, ich bin derjenige, der sagt, ich bin geheilt und als Geheilter nehme ich das nicht an. Und dann ist mir egal, ob ich eine Woche warte, drei Wochen, es ist mir völlig egal. Ich weise das von mir. Es hat nicht lange gedauert und ich war wieder draußen, 10 Kilometer laufen, ohne irgendein Problem. Und ich bin zurück zur Ärztin gegangen und die Ärztin hat zu mir gesagt, Herr Hirtler, ich will Ihnen schon was sagen, spielen Sie sich nicht mit Asthma. die hat mir in die Augen geschaut und die hat zu mir gesagt, ich habe junge Leute verloren durch Asthma. Eine Asthma-Attacke und sie können sterben daran. Und sofort kamen die Gedanken in meinem Kopf, als ich in England war auf der Bibelschule, hatte ich einen 21-jährigen Freund, der an einer Asthma-Attacke starb. Und sofort die Gedanken im Kopf, das ist nichts zum Spielen, das ist gefährlich. Ich habe gesagt, nein, gefährlich ist gar nichts. Und ich bin mir bewusst, dieses Kampfes, der in unserem Herzen, in unseren Gedanken ständig stattfindet, weil die Religion und die Religiosität und die Gewerksgerechtigkeit und die Mischung des Alten und Neues Bund uns jahrelang dahin getrillt hat, unsere Zukunft liegt vor uns, anstatt uns ähnlich zu verstehen zu bringen, dass unsere Zukunft vor 2000 Jahren am Kreuz bereits besiegelt und bestätigt und gegeben wurde. Und da müssen wir hin. Da dürfen wir nicht locker lassen. Ich kann mich erinnern, als diese Ärztin zu mir gesagt hat, spielen Sie sich nicht, Herr Hirtler. Ich habe jüngere Leute als Sie verloren. Das ist keine ungefährliche Sache. Eine Asthma-Dacke ohne Inhalator, Sie können ohne diesen Dings, wie sagt Inhalator, Sie können sterben. Ich bin raus und ich habe gesagt, nein, es ist tatsächlich vollbracht. Nein, ich schaue nicht in die Zukunft. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Liebling, sollte irgendwann einmal irgendein Arzt sagen, dass ich unheilbar krank bin, das Erste, was du tust, ist, du gehst auf die sozialen Medien, schickst all meine Freunde eine Nachricht und sagst ihnen, der Arzt hat soeben gesagt, Rainer ist unheilbar krank und jedem seiner Freunde ist verboten worden, für ihn für Heilung zu beten. Das hat mein Mann mir ausdrücklich gesagt, das muss ich tun. Aber Rainer, das ist doch verrückt. Sie hat gesagt, ja, was soll ich denen denn sagen? Sag ihnen, stimmt alle mit Reinhard überein, in seinen Wunden ist er heil. Ihr könnt alle deklarieren, in seinen Wunden ist er heil. In seinen Wunden ist er heil. Ihr könnt mit mir übereinstimmen, ihr könnt mit mir zusammen deklarieren, aber ich will nicht, dass ihr Gott versucht zu überzeugen, mir etwas zu geben, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Wir müssen hinkommen zu dem Verständnis, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes absolut ist. Es gibt nichts zum Rütteln daran. Es ist eine geschehene Tatsache. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das in unserem Herzen ergreifen, dann werden wir nicht länger die Zukunft ständig irgendwohin in die Zukunft verschieben, sondern werden wir die Zukunft ergreifen, weil sie bereits vor 2000 Jahren geschehen ist. Und diesen Schritt müssen wir in unserem Herzen machen. Es ist vollbracht. Die Gottfakten, die wurden mir vor 2000 Jahren gegeben. Und unser Herz ist nicht davon überzeugt, weil unser Herz so überzeugt ist von einem falschen Gott, von einem falschen Gottesbild, von Verdammnis, von Anklagen, von Lügen und. Und wir müssen noch etwas Wichtiges verstehen vom neuen Bund. Im neuen Bund geht es nicht um die Sachen, die äußerlich sind, sondern es geht alles drin, was in uns drinnen ist. Zum Beispiel, wie viele Christen haben diese Einstellung, dass von außen her muss man Wunder kommen. Wir schauen immer auf eine Begegnung von außen her. Die tolle Atmosphäre im Gottesdienst, der gesalbte Gastsprecher, wenn der Reinhard kommt und für mich betet und wenn der Reinhard kommt und mir die Hände auflegt und wenn der Reinhard kommt und über mich prophezeit und wenn der Bill Johnson noch rüberkommen würde zu mir und da, wenn der Randy Clark, wenn. Und wir suchen immer, dass von außen her etwas an uns geschieht. Aber schau mal, was die Bibel sagt. Im neuen Bund geht es nicht um das, was außen ist. Im neuen Bund geht es darum, was bereits in dir drinnen gelegt wurde und geschehen wurde. Schaut mal diese Bibelstelle an. Ich glaube, es ist 1. Johannes 2, Vers 20. Eine außergewöhnliche, faszinierende Bibelstelle. 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Wie viele von uns haben wie oft schon Gott um mehr Salbung gebeten? Oh Gott, ich muss Zeugnis geben, ich brauche deine Salbung. Oh Gott, salbe du heute den Reinhard, der muss predigen. Ist das eine Verheißung oder ein Gottfakt? Ich habe über 100 gefunden. Ihr habt nicht nur irgendeine Salbung, die Salbung von wem? Wer ist der Heilige? Jesus Christus. Wisst ihr, was Christus bedeutet, das Wort Christus im Griechischen? Der Gesalbte. Wo ist der Gesalbte? Christus in mir. Der Gesalbte lebt in dir. Kannst du mehr Salbung kriegen, wie du hast? Dankeschön. Wenn du nicht mehr Salbung kriegen kannst, wie du hast, warum beten wir dann für Salbung? Herr, salbe ihn, Herr, salbe mich, Herr, salbe den, Herr, salbe uns alle. Ja, natürlich, im alten Bund machen wir das, wir salben die Leute. Aber im neuen Bund, diese Idee, dass wir Gott bitten müssen, uns mehr Salbung zu geben, woher kommt die? Du findest sie nicht. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen mehr Offenbarung von dem, was wir bereits haben. Das brauchen wir im neuen Bund. Öffne mir die Augen, war der konstante Schrei des Apostel Paulus. Zeig uns doch, wer wir wirklich sind. Herr, erfülle uns mit der Erkenntnis deines Willens, aller Weisheit und geistlichen Verständnis. Wenn ich die Salbung vom Heiligen habe, die Salbung, aber das ist dieser religiöse Klerikalismus. Der Pastor hat mehr Salbung wie das Gemeindemitglied. So ein Blödsinn. Hör zu. An dem Augenblick, wo du dich bekehrst, hast du die größtmögliche Salbung, die es gibt im Universum. Wow, wenn ich die Salbung hätte, die Reinhard Bonnke hatte. Weißt du, wie viele Menschen zu mir gekommen sind und haben gesagt, Reinhard, leg mir die Hände auf, ich will deine Salbung. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, die willst du nicht. Was du lernen musst, ist die Salbung in dir zu aktivieren. Was du lernen musst, die Salbung, die bereits in dir drinnen ist, fließen zu lassen. Aber wir sind überzeugt worden von allen möglichen religiösen und Mischlehren vom alten und neuen Bund, da gibt es gesalbtere Leute und weniger gesalbtere Leute. Ja genau, ich habe einen großen Christus in mir und du hast einen Mini-Christus in dir. Es kommt Weihnachten, das Christuskind dann lebt in dir und der große Christus lebt in mir. Diese Sachen sind nicht einmal logisch. Christus in uns. Es gibt nur einen Christus. Und der gleiche Christus, der im Reinhard lebt, ist der gleiche Christus, der in der Debbie lebt. Und der gleiche Christus, der in der Christina lebt. Der gleiche Christus, der in der Andrea lebt. Einer hat vielleicht gelernt, diese Salbung mehr fließen zu lassen als die anderen. Das kannst du auch. Aber du hast eine Salbung. Wir wissen alle Dinge. Und wir müssen lernen, von dem, was in uns drinnen ist, zu leben und nicht so sehr von dem, was immer von außen herauskommt. Und was wir ständig warten, dass irgendwie von äußerlich kommt etwas. Jetzt sage ich euch noch was, ein Beispiel für dich. Lieber Michael, der will immer Beispiele. Ich gebe dir jetzt eins. Ah, wie oft haben wir dieses Gebet gebetet. Herr, du musst zunehmen, ich muss abnehmen. Ein demütiges Gebet. Mehr von dir, weniger von mir. Wirklich? Willst du das wirklich? Möchtest du wirklich, dass du abnimmst und er zunimmst? Gib mir mal 1. Korinther 6, Vers 17 rauf, bitte, Manuel. Wir müssen abnehmen, er muss zunehmen. Schau mal her. Ich habe diese Aussage gemacht bei einem Konferenz, wo ich gepredigt habe und meine Übersetzerin war eine Lobpreisleiterin und ihr Lieblingslied war ein Lied, das wir in Brasilien singen, dass wir abnehmen müssen und er zunehmen und ich wusste das gar nicht. Ich habe genau darüber gesprochen, sie wurde immer kleiner, kleiner und verschwand neben mir. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein... Wenn du eins mit ihm bist und du abnimmst, was geschieht mit ihm? Dankeschön, Rudi. Wenn du eins mit ihm bist und du wirst kleiner, was wird er? Größer oder kleiner? Dankeschön. Ihr seid munter, ihr passt auf. Der Kaffee hat gewirkt. Aber das steht doch in der Bibel. Natürlich, in der Bibel steht auch, dass es keinen Gott gibt. Die Toren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Nimmst diese Aussage raus, steht in der Bibel, es gibt keinen Gott. In der Bibel steht auch, Judas ging hin und er hängte sich. Steht alles in der Bibel. Wo steht das in der Bibel? Das hat ein Mann gesagt, der vor dem neuen Bund lebte. Sein Name war Johannes der Täufer, ein großartiger Mann Gottes. Aber dennoch sagt die Bibel, der kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und er kam wozu? Er kam, um den Weg für Jesus Christus zu bereiten. Sein Job war, er bereitet den Weg vor und wenn Christus kommt, muss er weg, damit Christus kommen kann. Das war sein Job. Und als er endlich gekommen ist und als die Leute gesagt haben, Johannes, der macht mehr Jünger wie du. Das ist der Kontext. Was war die Reaktion des Johannes? So muss es sein. Ich weniger, er mehr. Aber das hat nichts zu tun mit unserem Leben im neuen Bund. Wir sind eins mit Christus. Und wir haben so viele Dinge in unseren Köpfen hineinbekommen und so viele vermischte Theologien hineinbekommen, die wir ähnlich verstehen müssen. Das hat im neuen Bund nichts zu suchen und nichts zu tun. Wir glauben mehr an die Sachen, die wir mit unseren natürlichen Augen sehen, als die Augen unseres Herzens sie sehen. Okay, 17:30. Die nächsten 45 Minuten werde ich blitzschnell, und dann werden wir das Gebetszimmer noch freisetzen, werde ich blitzschnell euch ein absolut eines auch der Lieblingsthemen, die ich habe, im neuen Bund mitzuteilen, obwohl alles ist eigentlich mein Lieblingsthema. Und zwar, durch den neuen Bund hat sich deine DNA geändert. Jede Person, die hier in diesem Raum sitzt, die hat genau jetzt, zu diesem Augenblick, zwei verschiedene DNAs. Die erste DNA, die du hast, ist die DNA von deinen Eltern dir mitgegeben. Jeden Tag müssen wir uns entscheiden, gemäß welcher DNA leben wir unser Leben. Wir haben durch den neuen Bund, durch die Vereinigung mit Jesus Christus und durch das vollbrachte Werk am Kreuz eine völlig nagelneue DNA bekommen. Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch heute Vormittag gesagt, Schlüsselwort ist immer in Christus, in ihm. Was sagt 2. Korinther 5, Vers 16 bitte, Emanuel? Darum erkennen wir nun hiefort niemand mehr nach dem Fleisch an. 2. Korinther 5, Vers 16. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn nicht mehr so. Vers 17 bitte. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. So haben wir es im Grunde genommen geglaubt, wie ich es jetzt zitiere. Darum ist jemand in Christus, dann wird er über die nächsten 30 Jahre des Christenlebens langsam heranreifen, immer besser werden. Das Alte wird geflickt und gestopft und Make-up kommt drüber über die Dinge, die hässlich sind. Und schon langsam wird er ein guter Christ, den alle mögen. Darum ist jemand in Christus, so ist er was? Das Wort neu, hör gut zu. Das Wort neu bedeutet im originalen griechischen Urtext, und wenn dich das nicht vom Hocker haut, dann höre ich zum Predigen auf und gehe ich Hause nach Brasilien. Da ist es schön warm und habe genug Arbeit. Das Wort neu bedeutet etwas, das es noch nie zuvor gegeben hat. Hör zu. Als Jesus Christus durch den neuen Bund uns zur neuen Schöpfung gemacht hat, hat er uns nicht wiederum zurückhergestellt zum Zustand Adams vor der Sünde. Als Jesus Christus durch den neuen Bund uns zur neuen Schöpfung gemacht hat, hat er uns nicht wiederhergestellt zum Urstand Adams, bevor er gesündigt hat. Denn das gab es schon. Das Wort hier neu im Urtext ist ganz klipp und klar etwas Neues, das es nicht zuvor gegeben hat. Schau her. Ich hoffe, ihr könnt diesen Gedankengang folgen, den ich euch hier zeige. Ich hoffe, er ist nicht zu tief, aber ihr seid ja alle so tiefhungrige Leute. Ihr sitzt da und angespannt und saugt alles aus von mir. Da ist es richtig lustig, euch zu dienen, muss ich auch sagen. Franz hat mir gesagt, du hast so viel Energie, du dienst. Ich möchte dir sagen, ich könnte locker 10 Stunden ohne eine Sekunde Pause durchdienen, ohne Probleme. So hungrigen Leuten wie euch, push, da brauche ich keinen Kaffee, gar nichts. Es ist eine unwahrscheinliche Freude, ist es euch zu dienen. Das meine ich wirklich im Ernst. Es ist eine Freude, ein Vorrecht für mich, dass ich sowas in Österreich tun darf. Ihr habt ja gar keine Ahnung, wie ich mich freue. Für mich ist das keine Arbeit, eine Aufgabe, für mich ist das Freude. Schau mal Johannes Kapitel 12, Vers 23. Und das müsst ihr jetzt mit eurem Herzen ergreifen. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ich erzähle euch kurz den Kontext. Da kamen die Griechen hinauf zum Fest und die sagten dann zu einem Jünger Jesus, wir wollen Jesus sehen. Der geht und sagt zum anderen, sie wollen Jesus sehen. Und beide gehen sie zu Jesus und sagen Jesus, Jesus, die wollen dich sehen. Das ist der Kontext. Stell dir vor, Ungläubige kommen und sagen, hey, ich will den Jesus sehen, den du kennst. Und dann gehst du zu Jesus und sagst, Jesus, die wollen dich sehen. Was wäre die logische Reaktion darauf von Jesus? Die logische Reaktion wäre gewesen, okay, bring mich hin zu ihnen. Oder, okay, bring sie her zu mir. Aber Jesus sagt weder das eine noch das andere. Jesus sagt nicht, ah, wie gut, dass die Leute mich sehen wollen. Dann machen wir mal diese Meeting. Jesus antwortet Folgendes darauf. Er antwortete ihnen und sprach, die Antwort war auf die Aussage, die wollen dich kennenlernen, Jesus. Er antwortete und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wenn du den Kontext anschaust, worüber hat Jesus gesprochen? Er hat gesprochen über seinen Tod am Kreuz, der kurz bevorstand. Das letzte Fest, das letzte Abendmahl kam. Jesus war kurz darauf, sein Leben niederzulegen. Also wenn Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird, dann spricht er davon, die Stunde ist gekommen, dass ich jetzt den Kreuzestod sterbe. Schau, wie er weiter, also er spricht von sich selbst. Schau, wie er weiter sagt in Vers 24. Wenn wir das checken könnten. Ich meine mich auch. Wahrlich, wahrlich, wahrlich, wahrlich bedeutet im Originalgriechischen eine Aussage, ein doppelt Amen, absolut sicher, weil ich treu bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Okay, erstens, Jesus redet von sich und von seinem Tod. Er redet von nichts anderem. Jesus hätte sagen können, gut, dass die mich sehen wollen, bring sie her. Aber Jesus hat gesagt, in anderen Worten, das reicht nicht, wenn die mich sehen. Weil bald bin ich weg und was ist dann? Wenn ich jetzt hergehe und ich pflanze Karotten, was kommt raus? Karotten, sehr gut. Wenn ich aber hergehe und ich pflanze Kartoffeln, was kommt raus? Kartoffel. Wenn ich hergehe und ich pflanze Apfel, was kommt raus? Apfelbaum, sehr gut. Wenn ich hergehe und ich pflanze Weizen, was kommt raus? Sehr gut. Über wen spricht Jesus hier? Über sich selbst. Wer ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Er spricht von sich selbst. Was hat Jesus gesagt? Wenn ich nicht sterbe, gibt's nur einen, nur mich. Das hilft den Griechen gar nichts. Denn ich bin bald weg. Aber wenn ich in die Erde falle und sterbe durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, bringe ich viel was? Viel Frucht. Hör zu. Durch den Tod Jesus hat er viele Menschen mit der exakt selben DNA hervorgebracht, die er selbst gehabt hat. Die Welt braucht nicht einen Jesus, der irgendwo zu einer Zeit auf einem Ort sein kann. Die Welt braucht Millionen von Jesus mit derselben DNA. Schau her mal. Gerhard, komm mal her. Weißt du, wo der Erste bist? Das ist Gerhard. Gerhard Ecker Jesus. Rainer, das ist blasphemisch. Ich rede nicht vom Erlöser. Ich rede von einer Person, der die exakt selbe DNA hat wie Jesus Christus. Die exakt selbe DNA. Warum? Weil das Weizenkorn fiel in die Erde. Wenn es nicht so geschehen wäre, hätte es immer nur einen gegeben. Jesus hat gesagt, es bleibt allein. Es bleibt allein. Es bleibt allein. Aber wenn es in die Erde fällt, dann kommen ganz viele hervor. Und wenn du ein Weizenkorn pflanzt, kommt ein Weizenkorn. Jesus wurde gepflanzt und Jesus kommt hervor. Da gibt's keinen Unterschied in der DNA. Danke. Und hier ist das große Problem. Wir tun uns so schwer zu glauben, dass wir tatsächlich neue Schöpfungen sind. Bitte gib mal hinauf Galater Kapitel 3, Vers 16. Wenn ihr das in eurem Herzen, wenn wir das ergreifen können, dass wir jetzt zwei DNAs haben. Wir haben die DNA, die natürliche, der Reinhard, der missbaut hat, der versagt hat, der als Kind missbraucht worden ist, der Probleme gehabt hat, der Selbstmordversuche hinter sich gehabt hat, der Depressionen gehabt hat, bla bla bla bla bla bla bla, über den die Ärzte schon das gesagt haben, über den die, was weiß ich, die Lehrer gesagt haben, über den, was weiß ich, was alles deklariert haben. Ja, diese DNA gibt's, aber es gibt eine zweite DNA. Durch das Verbrach des Werkeskreuzes gibt es eine zweite DNA hier drinnen. Und diese zweite DNA ist die DNA des Weizenkorns, des Jesus Christus, vor euch heute Abend steht. Ein Sohn des allmächtigen Gottes, der die exakt selbe DNA hat wie Jesus Christus. Und vor mir sitzen Menschen, die die exakt selbe DNA haben wie Jesus Christus. Es gibt keine andere DNA. Es gibt zwei DNAs, der natürliche und die des Jesus Christus. Und du musst dich entscheiden, nach welcher du lebst. Und die Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Schau mal Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Passt gut auf. Seinem Samen, Einzahl oder Mehrzahl? Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und der ist? Wer ist der Same, wenn Galater 3 von einem Samen einzeln spricht, wer ist der? Ist das klar? Wenn Galater 3 vom Samen in der Einzahl spricht, ist das wer? Jesus Christus. Gut. Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wer ist dein Bruder? Da Jesus mein Bruder ist, bin ich was? Ich bin sein Bruder. Jesus und ich, wir haben dieselbe DNA. Wir sind Brüder. Schau, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass er, der uns zuvor ersehen hat, er hat uns vorherbestimmt. Gott hat immer schon bestimmt gehabt, dass du, schau was, dass du gleichgestaltet wirst. Wie geschieht diese Gleichgestaltung? Die geschieht durch viel Leiden und viel Trübsal. Je länger ich leide, desto ähnlicher werde ich Jesus. Nein, je länger du leidest, desto armseliger wirst du und keiner will so sein wie du. Aber der Herr führt mich in die Wüste. Mein Herr ging für mich in die Wüste, damit ich ins verheißene Land kann. Es ist vollbracht, Freunde. Ich wurde vorherbestimmt dazu, dass ich in einem Augenblick, durch den Glauben an das Vollbracht des Werkes Kreuzes, genauso umgestaltet werden kann, dass ich jetzt das gleiche Abbild von Jesus Christus habe. Darum ist jemand in Christus, der wird über die nächsten 30 Jahre Christenleben schon langsam zu einer neuen Schöpfung. Danke, drei sind wach. Darum ist jemand in Christus, der wird schon langsam durch 30 Jahre Leiden und Christenleben. Darum ist jemand in Christus, der ist eine neue Schöpfung geworden. Wir haben die DNA des Himmels. Gehen wir zurück zu Galater Kapitel 3. Könnt ihr euch erinnern, was ist Galater 3, Vers 16? Gib's nicht hinauf, das haben wir uns ja gemerkt. Galater 3, Vers 16 sagt folgendes. Der Same Einzahl ist wer? Jesus. Stimmt die mir da alle überein? Oder sind sie welche unsicher? Okay, im Galater 3, der Same Einzel ist Christus. Warum? Weil das Weizenkorn in die Erde gefallen ist, blieb es nicht allein. Es brachte viele herauf und du kannst nicht Weizenkorn pflanzen und Kuckerutz kriegen. Du kannst nicht Jesus pflanzen und eine alte Kreatur kriegen, die langsam verändert werden muss und ein braver Christ werden muss. Geht nicht. Christus fiel in die Erde, er starb und als er herauskam, brachte er viele Söhne mit, die haben seine DNA. Du bist Sohn Gottes mit der DNA Jesus Christus. Das ist, wer du wirklich bist. Das ist deine Identität. Also schau her. Gib von Galater 3 den 26. Vers bitte rauf. Denn ihr alle seid durch den Glauben was? Wenn du ein Sohn Gottes bist, welchen DNA hast du dann? Stell dir vor, irgendwann komme ich nach Hause, meine Frau sagt zu mir, setz dich hin, wir haben zu reden. Und ich sage, was ist los? Und sie sagt, während du fort warst auf einer Reise, kam eine Dame zu mir ins Haus. Die kam mit einem kleinen Jungen. Und ich sagte, das ist dein Sohn, du hattest eine Affäre mit ihr vor Jahren. Und ich würde sagen, Liebling, das stimmt nicht, sie lügt. Ich würde sagen, sie hat mich überzeugt davon. Liebling, glaub ihr bitte nicht, bitte, Liebling, bitte. Wisst ihr, was ich machen werde, würde? Ich würde sagen, DNA-Test. DNA-Test. Für den einen DNA-Test machen. Wenn der mein Sohn wäre, hätte er meine DNA. Wenn du Sohn Gottes bist, wessen DNA hast du denn? Du hast göttliche DNA. Du hast die DNA deines Vaters im Himmel. Tief drinnen in deinem Geist ist die DNA Gottes. Du bist Sohn Gottes. Du hast diese DNA. Aber Gott hat mich geschaffen. Du bist halt Sanguiniker. Ich bin Melancholiker. Ich bin halt Phlegmatiker. Ich bin Choleriker. Wer hat denn, der die Wuchtel aufdruckt? Auf Deutsch, wer hat denn der diesen Schwachsinn erzählt? Sorry. Entschuldigung, wir haben eine Psychologin unter uns. Sorry. Entschuldigung. Hör zu. Gibt es Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker? Gibt es die? Ja oder nein? Okay. Ja. Was habe ich dir am Anfang gesagt? In dir gibt es zwei DNAs. Die von Papa und Mama. Gott ist weder Phlegmatiker, noch Sanguiniker, noch Choleriker, noch Melancholiker. Gott ist Gott. Und du entscheidest dich jeden Tag, lebst du nach der DNA von Mama und Papa. Meine Mama war schon so, darum bin ich auch so. Die Entscheidung kannst du treffen. Du kannst in der Früh aufstehen und sagen, ich bin Sohn des allmächtigen Gottes. Mein Gott schämt sich weder, noch ist er schüchtern, noch ist er langweilig, noch ist er sonst irgendetwas. Er ist weder Melancholiker, noch Phlegmatiker, noch Sanguiniker, noch Choleriker. Gott ist Gott und ich bin sein Sohn mit seiner DNA und nach der lebe ich heute. Und wenn du nach dieser göttlichen DNA zu leben beginnst, wenn du dich entscheidest, nach göttlicher DNA zu leben beginnst, weißt du, was geschieht? Die Schüchternsten, die werden plötzlich kühn wie der Löwe. Die sich nie getraut haben, auf die Hände die Kranken legen, die gehen raus und sagen, wo ist noch ein Kranker, wo ist noch ein Kranker? Warum? In dir drinnen ist die DNA des Gottes. Und der ist kein Temperamentslümmel, der irgendwo hin und her gerissen wird von seinen Hormonen und Gefühlen. Ist er nicht. Aber wir treffen täglich diese Entscheidungen, was wir mehr glauben und nach welcher DNA wir mehr leben. So hier ist es ganz klar, wir sind Söhne Gottes. Ich muss euch noch eine Frage stellen. Nicht draufgeben. Lasst diesen Vers ruhig kurz rauf. Frage, in Galater 3, Vers 16, der Same Abrahams ist wer? Jesus Christus. Sind wir alle eins? Irgendjemand im Raum, der nicht mit mir eins ist, dann gebe ich es nochmal rauf, um mich zu überzeugen. Der Same Abrahams Einzahl ist Christus. Gib mir mal den 29. Vers rauf, bitte, Manuel. Und wenn es jetzt dich zum Heulen anfängt, dann weiß ich nicht was. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams was? Einzahl oder Mehrzahl? Aber Einzahl ist doch Christus. Same Abrahams ist Christus. Ich bin Same Abraham. Ich habe die DNA Jesus Christus in mir drinnen. Wenn wir das erfassen und ergreifen könnten, dass wir Söhne Gottes sind, die die absolut gleiche DNA und Natur haben, darum ist jemand in Christus. Er ist eine nagelneue Schöpfung. Nicht den Adam wiederhergestellt, sondern eine nagelneue Schöpfung. Das Weizenkorn fiel in den Boden. Herauf kamen viel Frucht, sagt die Bibel. Und du bist eine der Früchte, die herausgekommen sind. Und in dir drinnen, in deinem Geist, liegt die DNA, die göttliche DNA. Du bist der Same Abrahams. Du hast die gleiche DNA wie Jesus Christus. Und du kannst jeden Tag eine einfache Entscheidung treffen und sagen, ich bin der Sohn Gottes. Und da ich der Sohn Gottes bin, werde ich jetzt demgemäß leben. Darum sagt die Bibel ja, wer ihm angehört, ist ein Geist mit ihm. Komm, Herr Jesus. Herr, komm und füll diesen Raum. Woher soll er denn kommen? Oh Herr, wir wünschen uns so sehr, dass du diesen Raum jetzt füllst. Hör zu, erstens ist er allgegenwärtig, zweitens lebt er in dir drinnen, wo immer du hingehst, da ist er bereits. Christus lebt in mir, wir und er sind eins. Was wir lernen müssen, ist aufzuhören, all diese Dinge, wo wir versuchen, ihn zu überzeugen, doch hier aufzukreuzen, was zu tun, zu sagen, Moment einmal, er ist hier aufgekreuzt durch mich. Ich bin der Sohn Gottes, ich habe die DNA Jesus Christus und diese DNA werde ich jetzt ausleben und die werde ich jetzt aus mir heraus fließen lassen. Schau mal, was die Bibel sagt im Johannes Kapitel 3, Vers 6. Hier sagt Jesus selber etwas ganz Interessantes. Wer aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Alle, die hier sitzt, ihr seid aus dem Fleisch geboren. Irgendwann einmal, manche von euch vor 15 Jahren, manche vor 30 Jahren, manche vor 50 Jahren, hatten eure Eltern eine ganz tolle Nacht. Und am Ende, oder auch nicht, sagt er, Rudi. Eheberatung gibt's danach. Also bei uns waren die Nächte immer toll, Rudi. Der behilf ihnen bitte. Aber dir ist auch der Tag. Wie viele Kinder hast du? 3, gell? Okay. Irgendwann hatten deine Eltern eine nette Zeit und dann kamst du. Fleisch wurdest du geboren. Wer aus dem Geist geboren ist, der ist was? Das wahre Du, die wahre Sonja, die wahre Andrea, der wahre Reinhard, der wahre Bernd, ist nicht, was du hier siehst. Was du hier siehst, ist nichts als eine Hülle, wo drinnen jemand lebt, der wahre Reinhard ist. Und der wahre Reinhard, der da drinnen in dieser Hülle lebt, der ist Geist. Die Bibel sagt nicht, wer aus dem Geist geboren ist, der hat einen Geist. Und das wurde uns aber weiß gemacht. Ah, wir haben einen Geist. Ich habe keinen Geist. Ich bin Geist. Ich bin Geist, ich habe eine Seele und das Ganze wohnt da drinnen in dieser Hülle, die du hier siehst. Das Problem ist, wir glauben, wir sind Körper und Seele und haben einen Geist. Und da ist das Problem. Da wir glauben, dass wir Körper und Seele sind, geben wir dem die Identität und leben wir nach unseren Gefühlen und leben wir nach all dem, was uns so nach unseren äußerlichen Dingen treibt. Das brauchst du nicht. Wenn du dein Herz überzeugen kannst, dass der wahre Reinhard, die wahre Sonja, der wahre Reini, der wahre Du ist Geist. Und der hat die DNA Jesus Christus. Das ist der wahre Du, die neue Schöpfung. Und dieses neue Du, das der wirkliche Du ist, könnten wir durch den 2. Korinther 5 durchgehen. Da beschreibt der Paulus das von Anfang bis Ende, aber dafür haben wir nicht Zeit. Wenn du erkennen willst, das ist das wahre Du und das wahre Du lebt da drinnen in dieser Hülle und hat eine Seele und du erlauben würdest, dem wahren Du das Leben zu bestimmen, weißt du, was geschehen würde? Es würde dieses Leben aus dir herausfließen, ganz in eine natürliche Art und Weise. Ohne Stress, ohne Krampf, ohne verzwickt, verzwackt, ver was weiß ich was alles. Du lebst einfach das Leben und es fließt aus dir raus. Und das ist, was das Teil des neuen Bundes ist. Aber gehen wir zurück zur Aussage. Johannes Kapitel 12. Das Weizenkorn muss in den Boden fallen, sonst bleibt es alleine. Vers 24 bitte. Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ist es gestorben, ja oder nein? Er spricht von sich selbst. Viel Frucht kann nur viel Frucht nach seiner selben DNA sein. Du kannst nicht Weizen, Pflanzen und Karotten kriegen. Du kannst nicht Jesus sehen und Menschen ernten. Es geht nicht. Jesus wurde gesät und Jesus und die DNA des allerhöchsten Gottes wurde auferstanden. Drum sind wir neue Schöpfung. Aber Rainer, ich erlebe das nicht, ich erlebe das nicht. Wie kann ich das erleben? Schau weiter, was Jesus weiter sagt im nächsten Vers, bitte. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und diesen Satz haben so viele nicht verstanden und mit der Brille des alten Bundes gepredigt und gelehrt und haben die Leute in ein Zwangverhalten hineingebracht. Du musst dein Leben hassen, du musst dein Leben verlieren, du darfst nichts genießen, das Leben ist kein Genuss, du darfst kein Geld haben und du darfst kein da. Und je trauriger und grantiger bist, desto mehr Christ und heilig bist du. Hör zu, was ist der Kontext dieser Bibelstelle? Der Kontext ist, das Weizenkorn fiel in den Boden und es kam heraus, völlig mit viel Frucht, mit derselben DNA. Und jetzt sagt Jesus, Reini, willst du das erleben? Ich? Ich kann die DNA Jesus erleben? Wie denn? Und dann sagt Jesus Folgendes. Die deutsche Sprache können wir das leider nicht ausdrücken, weil es die deutsche Sprache nicht dieses Wortreichtum hat. Hier ist dreimal kommt Leben vor. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben gewinnen. Dreimal kommt das Wort Leben vor, aber zweimal ist ein anderes Wort als das dritte Mal. Die ersten zwei, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben hasst, beide Mal steht dieses Leben im Original Griechischen für das natürliche Leben. Wer sein natürliches Leben liebt, wer es liebt, nach seiner natürlichen DNA zu leben, der Zusammenhang ist Weizenkorn, Auferstanden, neue DNA, neues Leben. Und dann sagt Jesus, solange du dein natürliche DNA liebst, ich bin halt Melancholiker, so bin ich halt. Ich bin halt immer depressiv, weil meine Mutter war es auch. Ich habe halt leider Zornausbrüche, weil das haben schon drei Generationen von mir gehabt. Solange du dein Leben liebst, wirst du nämlich es verlieren. Was passiert? Du lebst als Loser in dieser Welt. Auf und ab, hin und her gerissen, Gefühlen, Umstände und so weiter. Schmeißt dich rundherum von in der Früh bis auf Nacht. Wenn du das willst, kannst du haben. Aber dann sagt Jesus Folgendes, wer aber sein Leben hasst, und er spricht hier, das griechische Wort ist das natürliche Leben. Wenn du sagst, ich habe die Schnauze voll, nach meiner natürlichen DNA zu leben, dann sagt die Bibel, der wird es gewinnen, auch zum ewigen Leben, bewahren. Bewahren kannst du nur, was du schon hast. Kannst du mir folgen? Bewahren kannst du nur, was du schon hast. Wenn du es hast, nach der natürlichen DNA zu leben, was geschieht dann? Dann wirst du die göttliche DNA kriegen. Denn das letzte Wort Leben ist nicht dasselbe Wort im Original Griechischen. Das letzte Wort Leben ist das Wort Zoe. Z-O-E. Das ist das göttliche Leben. Das Wort Z-O-E im Griechischen, das steht für göttliches Leben. Leben mit derselben Qualität dessen, der es uns gegeben hat. Und Jesus sagt Folgendes. Welches Leben willst du? Willst du nach der natürlichen DNA leben? Du kannst es lieben. Du wirst nur verlieren. Aber wenn du das hast, wenn du die Schnauze voll hast davon, nach der natürlichen DNA zu leben, und wenn du die Entschuldigung endlich hinter dich lässt, wenn du endlich bereit bist, an das verbrachte Werk des Kreuzes zu glauben, wenn du endlich bereit bist zu sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe die DNA Jesus Christus. Ich habe es so satt, nach dieser alten DNA zu leben. Das hasse ich, das will ich nicht mehr, das hasse ich. Entschuldigungen kommen weg, Ausreden kommen weg. Ich hasse es, ich will das nicht mehr. Was sagt Jesus? Dann wirst du das bewahren. Warum? Du kannst bewahren, weil du es bekommen hast. Wenn du es abweist, nach der natürlichen DNA zu leben, dann bleibt dir nur mehr eins übrig. Göttliche DNA zu leben. Und wenn du das tust, dann lebst du auch nach dieser göttlichen DNA und das bewahrst du dir bis ins ewige Leben. Und als ich das gesehen habe, dass da dreimal nicht dasselbe Wort für Leben verwendet wird, sondern die ersten zweimal spricht es vom Natürlichen und das dritte Mal spricht es vom Göttlichen. Und Jesus gesagt hat, wenn ich reinfalle, dann bringe ich Frucht, göttliche Frucht, übernatürliches Leben, übernatürliche DNA, meine DNA. Plötzlich sind mir alle Lichter aufgegangen. Ich habe gesagt, Gott, ich will es hassen, ich will es hassen, ich will es hassen. Ich habe zum Gerhard vorgestern gesagt, ich habe nur einen einzigen Feind. Und der heißt Reinhard. Die natürliche DNA, die jeden Tag anklopft und sagt, hey, leb nach dem, was du kannst. Hey, leb nach deinen Gaben. Hey, leb nach deinen Talenten. Hey, leb nach dem, was du geschafft hast. Hey, leb nach dem, was du schon erreicht hast. Hey, leb nach dem, wer du bist. Hey, leb. Das ist mein einziger Feind. Den hasse ich, den will ich nicht, den verabscheue ich. Von dem ekelt's mich. Wisst ihr warum? Denn solange ich den liebe, lebe ich genau nach deiner natürlichen DNA. Meine natürliche DNA hat so viel Mist drinnen. Du liebe Zeit, was mir da alles mitgegeben worden ist von den letzten 4 Generationen oder 5. Und wenn du den hast und sagst, aus, Ende. Entschuldigung gibt's keine mehr, Ausreden gibt's keine mehr. Wow, jetzt habe ich keine Ausreden mehr, wenn ich frustriert bin. Nein. Wenn du die Ausrede behältst, kannst du gern behalten. Brauchst halt die nächsten 40 Jahre Seelsorge. Wir finden dir sicher jemanden, der dir hilft, ein Pflaster drüber zu biegen über dein Problem. Das können wir schon machen. Da gibt's welche in Österreich, die machen das recht gut. Musst halt alle 4 Monate hingehen. Weil das Problem löst sich ja nicht. Wenn du mit deinen Ausreden leben willst und festhalten willst, der natürlichen DNA, wenn du das liebst, kannst du das, die Wahl hast du ja. Verlieren wirst halt. Aber wenn du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, ich habe die Schnauze so voll, ich habe die Schnauze so voll, ich habe die Schnauze so voll, ich werde im Glauben ergreifen, dass das Weizenkorn in die Erde gefallen ist. Durch das vollbrachte Werk des Kreuzes habe ich jetzt eine neue Kraft in mir. Ich habe die DNA des auferstandenen Erlösers in mir und nur mehr nach dieser DNA lebe ich. An die glaube ich, die proklamiere ich. Und die werde ich mein Herz überzeugen, dass ich wahrhaftig Sohn Gottes bin. Darum sind wir Samen Abrahams. Wir sind Same, Einzahl Abrahams. Aber der Same ist doch Christus. Und wenn wir diese Wahrheit ergreifen können. Und wie kommen wir dahin? Erstens, du musst es hassen, nach deinem eigenen DNA zu leben. Aber dann gibt's noch einen zweiten Punkt. Liebe Zeit, die Zeit läuft. 2. Korinther 5, Vers 16. Darum erkennen wir nun niemand mehr nach dem Fleisch. Haben wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Das Wort für kennen ist ein interessantes Wort im Urtext. Es heißt nicht so wie kennen, zum Beispiel, ich kenne die Stephanie. Hallo Stephanie. Eine Tirolerin aus Kufstein, die redet wie eine Kärntnerin. Ich kenne sie. Ja, woher kennst du sie denn? Die ist zu meinem Seminar gekommen, ich kenne sie. Dieses Wort bedeutet nicht dieses Kennen. Dieses Wort Kennen im Urtext bedeutet anzuerkennen. Es bedeutet so viel wie zu akzeptieren. Was sagt Paulus? Von nun an akzeptieren wir niemand mehr nach dem Fleisch. Niemand mehr. Und hier ist das große Problem. Wir akzeptieren uns selbst nach dem Fleisch. Wir erkennen uns selbst an nach unserer natürlichen DNA. Reinhard, wenn du wüsstest, wie ich erzogen worden bin, wenn du wüsstest, was meine Eltern mit mir gemacht haben, wenn du wüsstest, warum lachst du das nicht ähnlich los? Warum triffst du nicht endlich eine Entscheidung, dass egal, was alle anderen mit dir gemacht hast, hör mir gut zu, ich habe vor über 30 Jahren eine einfache Lektion gelernt. Mein Leben ist nicht Resultat von dem, was andere an mir getan haben. Mein Leben ist Resultat von dem, wie ich darauf reagiert habe, auf was andere mir getan haben. Und die Psychologin nickt ganz groß. Dankeschön, meine Liebe. Mein Leben ist nicht Resultat von dem, was mir andere angetan haben. Mein Leben ist ein Resultat von dem, wie ich darauf reagiert habe, was andere mir angetan haben. Vergib ihnen, lass sie los, lass es hinter dir und triff eine Entscheidung, dass du die Schnauze voll hast, anzuerkennen und zu akzeptieren, dass du eine natürliche Person nach dem Fleisch bist, die so reagieren muss, wie sie immer reagiert hat. Das brauchst du nicht mehr. Wir sind mit Christus gekreuzigt, Galater 2, Vers 20. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, welcher mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn du anerkennst, akzeptierst, für wahr haltest, dass du nicht die natürliche DNA bist und nach dir leben brauchst, sondern der wahre Du, der Du bist, die neue Schöpfung, die Gott geschaffen hat, nachdem das Weizenkorn in die Erde gefallen ist, der wahre Du, der ist dein Geist. Und dieser Geist hat die DNA Jesus Christus. Und jeden Tag kannst Du sagen, der wahre Ich ist derjenige, der die DNA Christus hat und der bestimmt heute. Hör zu. Dein Körper führt die Handlungen aus, die entweder dein Geist oder deine Seele ihm sagen zu tun. Noch einmal. Dein Körper führt die Handlungen aus, die entweder dein Geist oder deine Seele ihm auftragen. Deine Seele hat zu tun mit deiner natürlichen DNA. Die will, dass dein Körper genau das tut, was schon seit 30 Jahren Gewohnheit ist von deiner natürlichen DNA her. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich bin diese neue Schöpfung, ich habe diese göttliche DNA, ich hasse es, nach meiner natürlichen DNA zu leben und von jetzt an werde ich nach der neuen DNA leben, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus, nagelneu, sowas hast du noch nie vorher gegeben, die DNA Jesus Christus habe, das ist die Tatsache, der Gottfakt. Und du überzeugst dein Herz jetzt mit der tollen Formel, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin Sohn Gottes. Ich bin der Same Abrahams und dadurch habe ich die DNA Christus. Und wenn dein Herz davon überzeugt wird, wisst ihr, was geschehen wird? Plötzlich wird der wahre Du wird beginnen, dem Körper zu sagen, was er zu tun hat. Und plötzlich lebst du ein ganz anderes Leben. Und wenn du zur Ruhe eingegangen bist, dann ist was? Der Kampf ist zu Ende. Das Abstrudeln ist zu Ende. Das Abracken ist zu Ende. Das Versuchen, sich besser zu machen, ist zu Ende. All dieses Christenleben ist endlich zu Ende. Und plötzlich kann es um dich herum zugehen, was es will, soll einfach nur sein. Du sagst, oh Jesus, danke. Einfach danke. Einfach danke. Danke. Danke. Und die Bibel sagt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, nach dem Offenbartwerden der Söhne Gottes. Wer ist die Schöpfung? Das Wort für Schöpfung in Römer Kapitel 8 ist das gleiche Wort, wie wenn Jesus gesagt hat, predigt das Evangelium aller Schöpfung. Er spricht von den Menschen. Die ganze Menschheit wartet worauf? Hör zu, mein lieber Freund, die ganze Menschheit wartet nicht auf Erweckung. Weißt du, worauf die ganze Menschheit wartet? Dass die Söhne Gottes offenbart werden. Die Söhne Gottes. Hier in diesem Raum sind etwa 200 Söhne Gottes mit der DNA Jesus Christus und die ganze Schöpfung, alle Menschen da draußen warten, dass diese göttliche DNA sich manifestiert und offenbart wird. Darauf warten die. Als Christus durch die Straßen ging, liefen ihm die Sünder nach. Warum? Weil er war der Sohn Gottes, der etwas Neues brachte, Leben und Leben im Überfluss. Und er ist weg und hat dich hier gelassen mit seiner DNA. Polen wartet darauf, dass die Söhne Gottes mit der DNA Jesus Christus endlich sichtbar werden. Aber das kann nicht sichtbar werden, solange du deine natürliche DNA nicht zu hassen beginnst. Und das Problem ist folgendes. Jetzt gibt es Christen, die sagen, ich habe die Schnauzen eh schon so voll von meinen natürlichen Schwächen, aber sie nehmen nur das eine und kommen nicht zum anderen Punkt, wo sie sagen, okay, ich nehme aber im Glauben an, dass ich eine neue DNA habe. Denn du kannst nicht die natürliche DNA hassen, ohne im Glauben die göttliche DNA anzunehmen. Dann sitzt du in einem Vakuum drinnen und dann brauchst du die Psychologin, weil dann hast du einen Frust. Aber wenn du sagst, ich werde das eine hassen, Paulus hat etwas sehr Interessantes gesagt. Philipper 3 sagte folgendes, eines aber tue ich, er sagt nicht, dass ich es schon vergriffen habe. Eines aber tue ich, eines. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Interessant, er sagt eines und erwähnt zwei Dinge. Eines tue ich, das vergesse ich nach dem, Moment, Paulus. Bist du gespaltene Persönlichkeit? Du sagst, eins tue ich und dann redest du von zwei Dingen. Ich vergesse, was hinten ist, ich strecke mich aus nach vorne. Hör zu, du kannst das, was vorne ist, nicht ergreifen, wenn du das, was da hinten ist, nicht loslässt. Du kannst nicht deine göttliche DNA ergreifen, wenn du nicht deine natürliche DNA loslässt. Und hier haben wir das Dilemma im Leben vieler Christen. Die wollen auf der einen Seite nach der göttlichen DNA leben, aber die wollen die natürliche DNA nicht mehr loslassen, weil dann habe ich ja keine Ausrede mehr. Dann kann ich ja nicht mehr sagen, ja, du verstehst mich ja nicht, ich bin eben so sensibel. Du verstehst mich eben nicht, das habe ich ja mitgekriegt von der Kinderstube. Du verstehst mich nicht, ich habe nie den lieben Vater gehabt, den du nicht gehabt hast. Ja, diese Dinge, die sind real und die mögen ernst sein und die mögen tiefe Verletzungen, die hineingebracht haben. Absolut, das will ich hier gar nicht abstreiten. Aber die Lösung ist nicht, irgendwie versuchen, das den Rest seines Lebens auszulösen. Die Lösung ist, ans Kreuz zurückzugehen, 2000 Jahre, wo es vollbracht wurde, und das Erlösungswerk Jesu Christi anzunehmen und sagen, dort wurde ich zu einer neuen Schöpfung und jetzt lebe ich gemäß dieser neuen Schöpfung. Mir hat vor kurzem jemand einen Videoclip zugespielt von Todd White. Der hat das in kurzen Worten so genial dargestellt. Sein geistlicher Vater, ich finde den Typen genial, Dan Moller. Genialer Typ. Also der Dan Moller, er leider, ich wollte ihn nach Brasilien, ich habe ihn eingeladen nach Brasilien, aber er reist nirgends außerhalb USA. Der Typ ist simpel, einfach, hat eine Tiefe und ist genial. Und der Typ hat Todd White zu Jesus geführt und der Typ hat Todd White von Anfang an nichts anderes gelehrt als seine Identität, wer er wirklich ist in Christus und in dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Da gab es nichts anderes. Und Todd White erzählt, als er am Anfang im Christenleben da zu dem Hauskreis kam, und er war ja, ich glaube, 20 Jahre drogenabhängig und was weiß ich für allen Mist, und da kam er zu diesem Hauskreis und dieser Hauskreisleiter, dieser Pastor dort, der hat das eben erfahren, hat ihn dort gesehen und der wollte ihm beibringen, jetzt müssen wir die 20 Jahre Mist und Kindheitsmissbrauch und Drogen und alles aufräumen, wir werden das aufarbeiten. Und der dort ist da gesessen, so, also mein geistlicher Vater hat mir andere Dinge gelehrt. Der hat gesagt, das ist vergangen, es ist ein neues Leben. Und einer der Gründe, warum Todd White so gewaltig von Gott verwendet wird heute, wisst ihr warum? Weil der hat von Anfang an in seinem Christenleben gelernt, wir leben nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes, es ist egal, was für Mist der Vergangenheit passiert ist, ich bin eine neue Schöpfung und nach dieser neuen Schöpfung kann ich jetzt leben und das darf ich, das ist mein Recht. Und nach dem lebt er auch. Und das gleiche Recht hast du. Das Weizenkorn fiel in die Erde. Und du bist jetzt der Same Abrahams. Bist du bereit, alle Ausreden, alle, was weiß ich was alles, heute loszulassen und zu sagen, okay, keine Ausrede mehr. Ich entscheide mich heute. Ich lebe ab heute nach dieser DNA. Ich werde mein Herz überzeugen davon. Ihr habt jetzt genügend Arbeit die nächsten Monate, bis ich wiederkomme nach Österreich. Ihr könnt sich die Gottfakten jetzt nehmen und eure Herzen schön überzeugen. Und wenn ich nächstes Mal komme, sind wir lauter neue Schöpfungen, die darin leben. Sind wir alle Menschen, die den neuen Bund verstanden und akzeptiert haben. Sind wir alle Menschen, die gemäß dem leben. Und wir werden dann Österreich schön toll verändern und Deutschland auch und die Schweiz natürlich, wo ihr herkommt. Amen. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Und das ist mein Verlangen und mein Herzenswunsch, dass wir ergreifen und begreifen, was eine neue Schöpfung ist. Ein Leben ohne Einschränkungen. Und wenn wir das ergreifen in unserem Herzen und beginnen so zu leben, wisst ihr, was sein wird? Wir treten ganz anders auf. Wir leben ganz anders. Plötzlich ist nichts mehr das. Ja, ich bin ja erst, weißt du, Reinhard, ein Jahr gläubig erst. Hör zu, eine neue Schöpfung wirst du an dem Tag deiner Bekehrung. Eine neue Schöpfung wirst du an dem Tag deiner Bekehrung. Die wirst du nicht nach 15 Jahren Bibelstudium. Die wirst du am Tag deiner Bekehrung. An dem Tag, wo du an das vollbrachte Werk Jesu Christi glaubst, wo du es in deinem Herzen im Glauben annimmst, an diesem Tag durch den Glauben kommst du in Christus, bist du eins mit Christus, bist du Geist und hast du eine neue göttliche DNA. Und ich wünschte, es hätte dir jemand von Anfang an gesagt, an dem Tag, wo du dich bekehrt bist, wer du jetzt wirklich bist. Denn dann werdest du heute ganz anders hier. Aber jetzt wisst es. Und jetzt könnt ihr auch euch entscheiden, danach zu leben.